Abschnitt 17 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel, Teil 2. Er warf den Mantelsack leicht über seine Schulter und legte seinem Gewissen die Frage zum letzten Mal vor. Kannst du dich getrauen, sie Tag für Tag zu sehen, wie du sie sehen musst? Kannst du dich getrauen, ihn Stunde für Stunde von ihr reden zu hören, wie du dies hören musst, wenn du in diesem Hause bleibst? Die Antwort lautete genauso, wie sie während der ganzen Nacht gelautet hatte. Sein Herz mahnte ihn im Interesse der Freundschaft, die ihm so heilig war, zu gehen, solange es noch Zeit sei. Zu gehen, ehe das Weib, das sich seiner Liebe bemächtigt, auch von seiner Aufopferungskraft und seinem Dankbarkeitsgefühl Besitz genommen hätte. Mechanisch sah er sich im Zimmer um, ehe er sich abwandte, dasselbe zu verlassen. Jede Erinnerung an die Unterhaltung, die soeben zwischen ihm und Alan stattgefunden, wies auf den gleichen Schluss hin und mahnte ihn, wie schon sein Gewissen ihn gemahnt, zu gehen. Hatte er ehrlich irgendeinen der Einwände erwähnt, die er oder jeder andere Mensch wider Alans Neigung gesehen haben müsste? Hatte er, wie seine Kenntnis von dem leichten Charakter seines Freundes ihn dies zu tun verpflichtete, Alan vor seinen eigenen raschen Impulsen gewarnt und ihn gebeten, durch Zeit und Abwesenheit zu prüfen, ehe er zu der Überzeugung käme, dass sein ganzes Lebensglück an Miss Goulds Besitze hänge? Nein. Der bloße Zweifel, ob er bei der Berührung dieses Gegenstandes zu fühlen imstande sein werde, dass er ohne alle Selbstsucht spreche, hatte seine Lippen geschlossen und musste ihm die Lippen schließen, bis die Zeit zum Reden verstrich. War der Mann, der die Welt darum gegeben hätte, an Alans Stelle zu stehen, wohl der rechte Mann gewesen, Alan zurückzuhalten? Es gab nur einen geraden Weg, welchen ein rechtschaffener und dankbarer Mensch in seiner Lage einschlagen durfte. Aller Möglichkeit, sie zu sehen oder von ihr zu hören, weit entrückt, allein mit seinem getreuen Gedächtnis dessen, was er Alan schuldig war, durfte er hoffen, sein Herz zu bezwingen, wie er in der Kindheit bei den Schlägen seines Zigeunerherrn seine Tränen und die öde Verlassenheit seiner einsamen Jugendzeit im Buchhändlerladen bezwungen hatte. »Ich muss gehen«, sagte er, indem er sich schweren Herzens vom Fenster abwandte, ehe sie wieder ins Haus kommt. Ich muss gehen, ehe noch eine Stunde verstreicht. Mit diesem Entschlusse verließ er das Zimmer und tat damit den unwiderruflichen Schritt von der Gegenwart in die Zukunft. Es regnete noch immer. Der Himmel hing ringsum immer drohender und düsterer über ihnen, als Midwinter reisefertig in Alans Zimmer trat. »Gerechter Himmel«, rief Alan auf den Mantelsack deutend, »was soll das bedeuten?« »Nichts Besonderes«, sagte Midwinter, »es bedeutet bloß Adieu.« »Adieu«, rief Alan, erstaunt aufspringend. Midwinter schob ihn sanft in seinen Sessel zurück und zog einen Sitz für sich selber zu ihm heran. »Als du heute Morgen bemerktest, dass ich krank aussehe«, sprach er, »sagte ich dir, dass ich bereits an ein Mittel gedacht, meine Gesundheit wiederherzustellen, und dass ich später mit dir darüber sprechen werde. Der Augenblick ist jetzt gekommen.« Ich bin seit einiger Zeit, wie man es nennt, verstimmt gewesen. Du hast dies selbst mehr als einmal bemerkt, Alan, und deshalb mit deiner gewohnten Güte manches in meinem Benehmen entschuldigt, was sonst selbst in deinen Freundesaugen unverzeihlich gewesen wäre. Mein lieber Junge, unterbrach ihn Alan, du beabsichtigst doch nicht, in diesem strömenden Regen eine Fußtour anzutreten. Lass dich den Regen nicht kümmern, sagte Midwinter. Der Regen und ich sind alte Freunde. Du weißt etwas von dem Leben, das ich geführt habe, ehe ich mit dir zusammentraf, Alan. Ich bin von Kindheit her an Mühsale und Entbehrungen gewöhnt gewesen. Ich habe monatelang Tag und Nacht kein Obdach gehabt. Mein Leben war jahrelang, während du zu Hause und glücklich warst, das eines wilden Tieres, oder ich sollte vielmehr sagen, das eines Wilden. Ich habe die Häfen des Landstreichertums noch immer in mir. Tut es dir weh, mich in dieser Weise von mir selber sprechen zu hören? Ich will dich nicht betrüben. Ich will nur noch sagen, dass der Luxus und Komfort unseres hiesigen Lebens mir zuweilen ein wenig zu viel für einen Mann erscheinen, dem Komfort und Luxus ursprünglich fremd sind. Ich bedarf nur der frischen Luft und kräftigen Körperbewegung, um mich ganz wiederherzustellen, weniger gute Frühstücke und Diners, mein lieber Freund, als ich hier genieße. Lass mich zu einigen jener Mühsale zurückkehren, welche fernzuhalten dies behagliche Haus ausdrücklich angetan ist. Lass mich wieder auf eine kleine Weile Ermüdung fühlen, ohne einen Wagen bei der Hand zu haben, der mich aufnimmt und weiterschafft. Lass mich wieder Hunger empfinden, wenn die Nacht hereinbricht und noch viele Meilen zwischen mir und meinem Nachtessen liegen. Lass mich auf eine Woche oder zwei von dir fort, Ellen, zu Fuße, nordwärts nach den Heiden von Yorkshire. Und ich verspreche, als ein besserer Gesellschafter für dich und deine Bekannten nach Thorpe Ambrose zurückzukehren. Ich werde wieder hier sein, ehe du noch Zeit gehabt hast, mich zu vermissen. Mr. Bashwood wird nach den Administrationsgeschäften sehen. Es ist ja nur auf 14 Tage und zu meinem Besten. Lass mich gehen. Es will mir nicht gefallen, sagte Ellen. Es will mir nicht gefallen, dass du mich so unerwartet verlässest. Es hat etwas so Seltsames und Trauriges. Warum versuchst du es nicht mit Reiten, wenn du der Körperbewegung bedarfst? Alle Pferde in den Ställen stehen dir zu Diensten. Jedenfalls kannst du unmöglich heute gehen. Sieh nur, wie es regnet. Midwinter sah nach dem Fenster und schüttelte leise den Kopf. Ich habe mir nichts aus dem Regen gemacht, als ich noch ein kleiner Bube war und mir mit meinen tanzenden Hunden mein Brot verdiente. Warum sollte ich mir wohl jetzt etwas daraus machen? Es ist ein großer Unterschied, ob ich nass werde oder du, Ellen. Als ich noch ein Fischerjunge auf den Hebriden war, hatte ich oft wochenlang keinen trockenen Faden auf meinem Leibe. »Aber du bist jetzt nicht auf den Hebriden«, sagte Ellen, »und ich erwarte morgen Abend unsere Freunde vom Parkhäuschen. Du kannst erst übermorgen fortgehen. Miss Gwilt wird wieder etwas spielen, und du weißt, dass Miss Gwilts Klavierspiel dir sehr viel Vergnügen macht.« Midwinter wandte sich ab, um die Riemen seines Mantelsacks zu schnallen. »Wenn ich zurückkehre, gib mir wieder Gelegenheit, Miss Gwilt spielen zu hören«, sagte er, gebückt mit seinen Riemen beschäftigt. »Du hast einen Fehler, mein lieber Junge, und der nimmt immer mehr bei dir überhand«, sagte Ellen in vorstellendem Tone. »Wenn du dir einmal etwas in den Kopf gesetzt hast, bist du der halsstarrigste Mensch von der Welt. Man kann dich nicht bewegen, Vernunft anzunehmen.« »Wenn du aber durchaus gehen willst«, fügte Ellen plötzlich aufstehend hinzu, als Midwinter schweigend seinen Hut und Stock aufnahm, »so denke ich fast, dass ich mit dir gehen und ebenfalls mit ein wenig Unbequemlichkeit und Beschwerde versuchen will.« »Mit mir gehen«, wiederholte Midwinter mit einer momentanen Bitterkeit in seinem Tone, »und Miss Gwilt verlassen?« Ellen setzte sich wieder und räumte durch sein bedeutungsvolles Schweigen die Kraft dieses Einwandes ein. Midwinter hielt ihm, ohne noch ein Wort hinzuzufügen, die Hand zum Abschiede hin. Sie waren beide tief bewegt und jeder bemühte sich, dem anderen seine Bewegung zu verhehlen. Ellen ergriff die letzte Zuflucht, die seines Freundes Festigkeit ihm noch übrig blieb. Er versuchte, den Abschiedsaugenblick durch einen Scherz zu erheitern. »Ich will dir etwas sagen«, sprach er. »Ich beginne zu zweifeln, ob du wirklich ganz von deinem Glauben an den Traum geheilt bist. Ich habe dich im Verdacht, dass du doch noch von mir fortläufst.« Midwinter sah ihn an, ungewiss, ob Ellen im Scherz oder im Ernst rede. »Was meinst du damit?«, fragte er. »Was hast du zu mir gesagt?«, entgegnete Ellen, »als du mich neulich hier hereinführtest und mir dein Bekenntnis ablegtest. Was hast du von diesem Zimmer und von dem zweiten Traumgesicht gesagt? Beim Jupiter«, rief er abermals aufspringend, »jetzt, da ich darauf achte, dies ist das zweite Traumgesicht. Dort schlägt der Regen ans Fenster, dort ist der Rasen und der Garten draußen, hier bin ich, wo ich im Traume stand, und dort bist du, wo der Schatten stand. Die ganze Szene vollständig draußen, sowohl wie hier drin, und diesmal habe ich es herausgefunden.« In die toten Träume von Midwinters Aberglauben kam für einen Augenblick wieder eine Spur von Leben. Er wechselte die Farbe und bekämpfte eifrig, fast zornig, Ellens Schlussfolgerung. »Nein«, sagte er, indem er auf die kleine Marmorstatue auf der Konsole deutete, »die Szene ist nicht vollständig. Du hast wie gewöhnlich etwas vergessen. Der Traum hat diesmal, Gott sei es gedankt, Unrecht, völlig Unrecht. In deinem Traumgesichte lag die Statuette zerbrochen am Boden und du bücktest dich ängstlich und zornig zu den Scherben herab. Dort steht die Statue heil und unverletzt, und du hast nicht die Spur von Zorn im Herzen, wie?« Er fasste Alan leidenschaftlich bei der Hand. In demselben Augenblicke kam ihm das Bewusstsein, dass er so ernstlich spreche und handle, wie wenn er noch an den Traum geglaubt hätte. Eine schnelle Röte stieg ihm ins Gesicht und er wandte sich mit verlegenem Schweigen ab. »Was habe ich dir gesagt?« sprach Alan mit einem etwas unbehaglichen Lachen. »Jene Nacht auf dem Wrack liegt dir noch immer so schwer wie je auf dem Herzen.« »Nichts liegt mir schwer auf dem Herzen«, entgegnete Midwinter ungeduldig, »aber der Ranzen liegt mir schwer auf dem Rücken und ich verliere meine Zeit. Ich will hinausgehen und nachsehen, ob Aussicht vorhanden, dass es sich aufklärt.« »Du wirst wiederkommen?« sagte Alan. Midwinter öffnete die Gartentür und trat hinaus. »Ja«, sagte er in seiner gewöhnlichen, milden Art, »ich will in 14 Tagen zurückkommen. Adieu, Alan, und ich wünsche dir Glück mit Miss Quilt.« Er stieß die Glastür zu und war schon durch den Garten davongeeilt, ehe sein Freund die Tür wieder zu öffnen und ihm zu folgen imstande war. Alan stand auf und tat einen Schritt dem Garten zu. Dann blieb er stehen und kehrte zu seinem Sessel zurück. Er kannte Midwinter hinlänglich, um einzusehen, dass es völlig nutzlos sein würde, ihm folgen oder ihn zurückbringen zu wollen. Er war fort und es war keine Aussicht vorhanden, dass er ihn früher als in 14 Tagen wiedersehen würde. So verging etwa eine Stunde. Noch immer regnete es und der Himmel sah noch immer drohend aus. Ein immer drückenderes Gefühl der Einsamkeit und Niedergeschlagenheit, das Gefühl von allen anderen, das zu begreifen oder zu ertragen, seine frühere Lebensweise ihn am allerwenigsten befähigt hatte, bemächtigte sich Alans. In reinem Grausen vor seinem eigenen unwohnlichen einsamen Hause klingelte er nach Hut und Regenschirm und beschloss, im Häuschen des Majors Zuflucht zu suchen. »Ich hätte wohl eine Strecke mit ihm gehen können«, dachte Alan, noch immer mit Midwinter beschäftigt, während er seinen Hut aufsetzte. »Ich hätte dem lieben alten Jungen gern das gebührende Geleit gegeben.« Er nahm den Regenschirm. Hätte er das Gesicht des Dieners beachtet, der ihm denselben reichte, so hätte er vielleicht einige Fragen an ihn gerichtet und Nachrichten von ihm erhalten, die ihn in seiner gegenwärtigen Gemütsstimmung interessiert haben dürften. So aber ging er hinaus, ohne den Mann anzusehen und ohne zu ahnen, dass seine Diener mehr von Midwinters letzten Augenblicken in Thorpe Ambrose wussten als er selber. Vor kaum 10 Minuten waren der Fleischer und der Gewürzkrämer dagewesen, um den Betrag ihrer Rechnungen in Empfang zu nehmen, und beide hatten gesehen, wie Midwinter seine Reise begonnen hatte. Der Gewürzkrämer hatte ihn unfern vom Hause zuerst getroffen, wie er mitten im Regengusse stehen geblieben war und mit einem zerlumpten kleinen Spitzbuben der Plage der ganzen Nachbarschaft gesprochen hatte. Die gewohnte Impertinenz des Buben war beim Anblick des Mantelsacks, den der Herr trug, noch frecher als gewöhnlich hervorgetreten. Und was hatte der Herr zur Erwiderung getan? Er war stehen geblieben, hatte ein trauriges Gesicht gemacht und beide Hände sanft auf die Schultern des Knaben gelegt. Der Gewürzkrämer hatte dies mit eigenen Augen gesehen und mit seinen eigenen Ohren hatte er ihn sagen hören: »Du armer kleiner Kerl, ich weiß besser als die meisten Leute, die einen guten Rock auf dem Leibe haben, wie der Wind und der Regen durch eine zerlumpte Jacke dringen.« Und bei diesen Worten hatte er in seine Tasche gegriffen und die Frechheit des Knaben mit einem Schilling belohnt. »Hier nicht ganz richtig«, sagte der Gewürzkrämer, seine Stirn berührend. »Das ist meine Meinung von Mr. Armidales Freund.« Der Fleischer hatte ihn später am anderen Ende der Stadt gesehen. Abermals war er im Regengusse stehen geblieben, und zwar diesmal, um nichts Merkwürdigeres als einen alten, halb verhungerten Hund zu betrachten, der auf einer Türschwelle zitterte. »Ich behielt ihn im Auge«, sagte der Fleischer. »Und was tat er wohl? Er kam herüber in meinen Laden und kaufte ein Stück Fleisch, das für einen Christenmenschen gut genug gewesen wäre. Gut. Er sagte guten Morgen und geht wieder über die Straße und, auf mein Wort, er kniet auf der nassen Türschwelle nieder, nimmt sein Messer aus der Tasche, zerschneidet das Fleisch und gibt es dem Hunde. Fleisch, sage ich Ihnen nochmals, das für einen Christenmenschen gut genug war, Madame«, schloss der Fleischer zur Köchin gewendet. »Ich bin kein harter Mann, aber Fleisch ist Fleisch, und es wird dem Freunde Ihres Herrn recht geschehen, wenn er noch eines Tages Mangel leidet.« In der Gesellschaft dieser unvergesslichen alten Sympathien für die alte, unvergessliche Zeit hatte er seinen einsamen Weg angetreten, die Stadt hinter sich liegen lassen und war in dem dichten Regen verschwunden. Der Gewürzkrämer und der Fleischer hatten ihn zuletzt gesehen und ihn beurteilt, wie alle großen Naturen vom Gewürzkrämer- und Fleischer-Gesichtspunkte aus beurteilt werden. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 24. Oktober 2023.